Doris Simon über die Sondervereinbarungen für Irland. Heute werden sie beim EU-Gipfel feierlich verkündet. Heute wird auch Irlands Premier wahrscheinlich den genauen Termin für das zweite Referendum bekannt geben. Wir sind jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Großbritannien, Martin Zagatta. Wann dürfen die Iren wahrscheinlich abstimmen? Also wahrscheinlich schon relativ bald. Im Gespräch ist die letzte Septemberwoche oder die erste Oktoberwoche, spätestens im Laufe des Oktobers. Das soll jetzt also relativ schnell über die Bühne gehen. Ist denn ein Ja dieses Mal wahrscheinlich? Es ist so, zumindest nach Umfragen, die letzten Umfragen und Umfragen seit Monaten sagen das eigentlich aus, dass es mittlerweile eine Mehrheit geben soll für den Vertrag, also einen Stimmungsumschwung, der allerdings weniger auf diese Garantien zurückgeführt wird, die heute da in Brüssel verabschiedet werden sollen, sondern vielmehr darauf, dass die Iren in einer schweren Wirtschaftskrise sind, dass dieses Land, das so sehr von der EU profitiert hat, das ein regelrechtes Wirtschaftswunder erlebt hat, das zum keltischen Tiger aufgestiegen ist, derart in die Wirtschaftskrise geraten ist, dass man sich nun in der Europäischen Union sicherer fühlt, durch den Euro geschützt fühlt und deshalb jetzt ein großer Umdenkungsprozess angeblich eingesetzt hat. Also die Wirtschaftskrise ist ein Grund dafür, dass sich die Iren ihrer europäischen Gesinnung wieder rückbesinnen. Das ist der Grund, der die meisten bewegt. Das hört man auch bei Umfragen, wenn man sich erkundigt auf den Straßen in Dublin, dann sagen einem, dass die Leute, wobei die Gegner, die es noch gibt, die Vertragsgegner, darauf hinweisen, da müsse man jetzt erst einmal abwarten bei solch einer Abstimmung. Das sei jetzt alles viel zu früh. Und im vergangenen Jahr beim Referendum im Sommer, als die Iren Nein gesagt haben, da hieß es ja Wochen und Monate vor diesem Referendum auch in Umfragen, dass die Iren, dass die Bevölkerung zustimmen würde. Und dann kam das in den letzten Wochen vor dem Referendum, als die Debatte in Gang kam, relativ überraschend, dass dieses Referendum, dass diese Abstimmung auf der Kippe steht und letztendlich dann die Iren doch Nein gesagt haben. Warum sind eigentlich die Einzelheiten, die so nachgefordert sind, so eminent wichtig für Irland? Da geht es ums Abtreibungsrecht, es geht um die Neutralität. Ist das mehr als nationale Gefühle und Besonderheiten? Sind das auch Ängste? Das sind natürlich Ängste, wobei man sagen muss, dass bei dem Referendum im vergangenen Jahr, als die Iren mit Nein gestimmt haben, viele den Vertrag gar nicht gekannt haben. Ausschlaggebend war aus meiner Sicht da irgendwie auch die irische Seele, die rebellische Seele der Iren. Die Vertragsgegner haben nämlich ganz geschickt gesagt, schaut hier, wir sind die Einzigen, die abstimmen dürfen über diesen Lissabon-Vertrag und dieses Europa ist doch derart undemokratisch. Die Franzosen und die Niederländer, die haben Nein gesagt in einer Volksabstimmung über die EU-Verfassung. Dann ist das Ganze schnell umbenannt worden und jetzt ist das Lissabon-Vertrag daraus gemacht worden und jetzt sind wir die Einzigen, die abstimmen dürfen und haben dazu aufgerufen, gegen dieses undemokratische Europa zu stimmen und das hat verfangen und das war wahrscheinlich der Hauptgrund, dass die Iren da Nein gesagt haben, denn ansonsten sind sie ja, das zeigen alle Umfragen, eines der europafreundlichsten Völker überhaupt. Wie entwickelt sich im Augenblick die Wirtschaft in Irland? Nun, die ist in einer Krise und das ist auch das große Problem noch für dieses Referendum da im Herbst. Die Regierung hat ein Sparprogramm einleiten müssen mit Kürzungen auch im öffentlichen Dienst, mit Steuererhöhungen und ist deshalb höchst unpopulär. Bei anderen Umfragen sagen im Moment 86% der Bevölkerung, dass sie mit Premierminister Brian Cowen, mit seiner Regierung nicht zufrieden sind. Und das ist der Faktor, auf den die Vertragsgegner jetzt auch noch setzen, dass nämlich diese Abstimmung im Herbst dann durchaus zu einem Misstrauensantrag gegen die Regierung werden könnte, dass man da gar nicht groß über den Vertrag vielleicht abstimmt, sondern es ist klar, dass der Regierungschef, dass er eine zweite Niederlage in einem Referendum nicht überstehen könnte, dann müsste er seinen Hut nehmen und so könnten viele Iren doch noch der Versuchung erliegen, mit einem Nein, mit einem zweiten Nein zum Lissabon-Vertrag ihren Regierungschef loszuwerden und das sehen viele als die große Gefahr dann vielleicht doch noch bei diesem zweiten Referendum an. Martin Zagatta über die Aussichten Irlands in der Europäischen Union vor dem heutigen Gipfel in Brüssel. 7:17 ist es jetzt.